Hier kommt eine epische Ballade über Agent Josh Rickey. Die dramatische Geschichte von Geheimdiensten, Spatzen und einer Verschwörung, die sich durch die Jahrzehnte zieht. Trans, das sie ja sind. Metric Density, Hoffleile. Kein Urteil, doch keine Tat. Harsh und Josie, noch immer hier. Ein letzter Funkspruch, wir kämpfen wir. Alles explodiert, Orchester, Gitarren, fette Drums. Spatzenpolizei, flieg uns heim. War Spatzenpolizei, eine Mischung aus Thriller, Rock, Oper und einem Hauch von Ironie. Was passt das zur Story? Soll ich noch was am Sound oder den Lyrics drehen? Und wenn du willst, kann ich direkt ein episches Instrumental für dich bauen. Noch was am Ort.